Pfeffergurken und Gnosis von Schalkmar. Gelesen von eben jenem. Kapitel 8 Erkenntnis. Als er es sich dazu ermüßigte, dem jungen Mann etwas über die Schulter zu blicken, um ihn besser verstehen zu können, vernahm er ein leises Rauschen. Es schien von den Lautsprechern an der Decke des Supermarktes zu kommen, die ansonsten für Durchsagen genutzt werden. Die junge Hilfskraft legte ein scheinbar technisches Gerät in Form eines kleinen schwarzen Monolithen auf die Kiste mit den Budgetbananen vor ihm und verschwand mit gesenktem Haupt, gleichsam der älteren Dame im hinteren Teil des Supermarktes. Herr S. aber blickte eine Zeit lang auf das verdächtige Ding. Das Rauschen wurde noch eine Spur lauter, um dann plötzlich abrupt abzubrechen. Nichts nutze, dachte Herr S. äußerst erbost über das fragwürdige Benehmen der Angestellten, das man ihm, einem Kunden, zumutete. Seine Gedanken drehten sich um. Das künstliche Licht der Neonröhren blendeten ihn, verstärkten seine aufkommende Übelkeit und veranlassten, ihn von einem zum anderen Male trocken zu würgen. Was, wenn ein falsches Abbiegen zu früherer Stunde mich um die Existenz meiner einzigen Freude, der delikaten Pfeffergurke, gebracht hat? Irrtümlicherweise habe er vielleicht heute Morgen den Zeithorizont überschritten und sei dadurch in ein paralleles Jetzt versetzt worden. In dieser Zeit wäre alles genauso wie sonst auch. Mit der Ausnahme, dass es hier einfach keine Pfeffergurken gäbe. Nicht eine Reise durch die Zeit, sondern in eine andere Wirklichkeit, in eine alternative Dimension sozusagen. Herrn S. versagte bei diesen komplexen Gedanken die Kraft, weiter seinen Weg fortzusetzen. Gebrochen sank er auf die Knie, um vor seinem Regal schluchzend in sich zusammenzusinken. Sollte er tatsächlich nie mehr in den Genuss dieser wunderbar knackigen, festen Delikatessgurken kommen? Nie mehr? Niemand hörte ihn. Der Supermarkt war jetzt fast verlassen. Niemand vermisste Herrn S. Noch weniger vermisste man die Pfeffergurken. Ende des 8. Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Auch